25. Teil, das Ungewöhnliche an Fenchurch. Arthur Dent, der Erde zurückgegeben, war von Sehnsucht nach Fanny zutiefst ergriffen. Dabei hatte er sie im Auto ihres muffligen Bruders nur einmal seufzen gehört. Dennoch, die Sehnsucht trieb ihn aus dem Haus in eine Cafeteria in der sicheren Hoffnung, ein goldener Zufall möge ihm die seufzende Geliebte zuführen. Arthur setzte sich in seinen vergammelten alten und ebenso geliebten schwarzen Golf GTI und bog vergnügt trällernd in die Ausfahrt zur Autobahn ein. Er irrte, wenn er dachte, die Erdatmosphäre habe sich nun gänzlich wieder ihm geschlossen. Er irrte, wenn er glaubte, dem wirren Netz der Ungereimtheiten entkommen zu sein, in das ihn seine galaktischen Abenteuer getrieben hatten. Und er irrte, wenn er glaubte, er könne getrost vergessen, dass die große, feste, ölig, schmutzige, regenbogengekrönte Erde, auf der er lebte, ein nur mikroskopisch auszumachender Punkt auf einem mikroskopisch auszumachenden Punkt in der unvorstellbaren Unendlichkeit des Universums war. Trotz all dieser Irrtümer fuhr er trällernd dahin. Der Grund, weshalb er sich irrte, stand an der Ausfahrt unter einem kleinen Regenschirm. Fanny! Fanny! Du blöder Hund, du! Mitten auf der Straße zu halten! Sie haben doch gesehen, dass ich scharf bremsen musste! Bei dem Sauregen! Ach was! Sie haben mir den Regenschirm kaputt gefahren! Was geht mich der scheiß Regenschirm an? Oh, tut mir wirklich leid, Fanny. Völlig kaputt. Woher wissen Sie meinen Namen? Ich besorge Ihnen einen anderen. Vergessen Sie den Regenschirm. Sind Sie wieder okay? Noch ein bisschen blass sehen Sie aus. Tja, Was? Sie sind ja ganz verwirrt. Und wie? Na, kommen Sie schon. Ich mache den Vordersitz frei. Moment. Danke. Bitte. Ja, danke. So. Vergessen Sie den Regenschirm. Er gehörte meinem Bruder. Und der hat ihn sicher nicht gemocht, sonst hätte er ihn mir nicht geschenkt. Bitte schnallen Sie sich lieber an, sonst fallen Sie raus. Sie sind doch nicht etwa ein Freund meines Bruders? Nein. Aha. Das war eine merkwürdige Fahrt neulich. Im Auto Ihres Bruders. Mhm. Sie auf dem Rücksitz... Ich dachte, Ihnen sei nicht gut. Er sollte mich an der Ausfahrt abholen. Mein Bruder. Ah. Aber dann hat er mich angerufen, es ginge nicht. Dann habe ich mich nach einem Bus erkundigt, aber der Mann hat in einem Kalender nachgesehen, statt in einem Fahrplan. Da wollte ich es lieber per Anhalter versuchen. Tja. Tja. Und da bin ich. Und nun möchte ich gern erfahren, woher Sie meinen Namen kennen. Vielleicht sollten wir erst mal herausfinden, wo ich Sie hinbringen soll. Ist es weit? Nah? Ich möchte gern nach Taunton. Ach, Sie wohnen in Taunton? Das ist ja ganz nah. Nein, in London. Aber es geht ein Zug von Taunton in knapp einer Stunde. Ach so. Oh, ich kann Sie auch nach London bringen. Macht mir nichts aus. Ja, gestatten Sie mir, dass ich Sie nach London bringe. Wie höflich von Ihnen. Fahren Sie denn nach London? Eigentlich nicht. Das heißt, schon. Ich meine, ich würde... Nein, nein. Sehr freundlich von Ihnen, aber... nein, wirklich nicht. Ich fahre mit dem Zug. Fanny. Sie haben mir immer noch nicht gesagt, woher Sie... Will ich Ihnen ja gerade erzählen. Ich habe ja schon angedeutet, dass Sie damals im Wagen... Was? Ich? Im Wagen? Ja. Mit ihm? Im Wagen von Ihrem Bruder. Weiß ich überhaupt nicht. Naja, also ich erzähle es Ihnen, obwohl ich diese ganze Geschichte seltsam finde. Sehr seltsam. Wieso? Hören Sie zu. Ja, das tue ich doch die ganze Zeit. Ja, gut. Also, wir müssen über verschiedene Dinge reden und ich muss Ihnen einiges erzählen, aber das dauert länger. Länger als 5 Meilen. Ja? Und? Naja, mal angenommen, bloß mal so. Ah! Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie spendieren mir schnell einen Drink, bevor mein Zug geht. Oh ja, gern. Aber wo? Gleich beim Bahnhof. Pubs in der Nähe von Bahnhöfen haben aus unerfindlichen Gründen etwas besonders Scheußliches an sich. Eine ganz besondere Art von Schlampigkeit, eine ganz besondere Art von Schweinepastetenblässe. Schlimmer als die Schweinepasteten sind die Sandwiches. Es hat sich in England die Annahme hartnäckig festgesetzt, dass ein Sandwich appetitlich und ansehnlich oder irgendwie dem Auge und dem Gaumen gefällig zu gestalten, etwas so Sündhaftes ist, das nur Ausländern zukommt. Lasst sie trocken sein, lautet eine irgendwo tief im Nationalbewusstsein vergrabene Vorschrift. Zäh und gummiartig lasst sie sein. Sollen die Mistdinger frisch bleiben, so wascht sie einmal in der Woche. Beim Verzehr von Sandwiches in Pubs zur Mittagszeit an Samstagen tun die Briten Buße für alle erdenklichen nationalen Sünden. Sie sind sich nicht ganz klar darüber, was für Sünden das sind, aber sie wollen es auch nicht wissen. Sünden gehören nicht zu den Dingen, von denen man was wissen will. Wenn es etwas gibt, das schlimmer ist als ein Sandwich, so sind es die Sausages. Nicht zu verwechseln mit irgendetwas, das man als Wurst zu bezeichnen pflegt. Sausages erkennt man schon geografisch. Sie liegen meist gleich neben den Sandwiches. Freudlose Röhren, gefüllt mit Knorpel, in einem Meer von etwas Heißem, Traurigem. Sie muten an wie das Denkmal eines die Menschheit hassenden Küchenchefs, der einsam und vergessen auf einer Hintertreppe in Stepney sein Leben inmitten seiner Katzen beschloss. Diese Sausages sind für solche, die ihre Sünden kennen und für etwas ganz Besonderes zu büßen verlangen. Die Gaststätte und was den Gast erwartet, ist somit hinreichend beschrieben. So, Tomatensaft, Sämchen. Oh. Und Sausages. Irrmerken Sie nicht? Ich dachte für alle Fälle. Macht nichts. Eine öde Kneipe. Gibt's denn hier nichts Besseres? Nun erzählen Sie mal. Wir haben nicht so viel Zeit. Sie wollten mir doch so viel sagen. Ja, ich hatte damals so eine Art telepathische Empfindung. Damals, wissen Sie? Wann? Damals im Auto. Ich meine das mit den Schiffen. Damals im Auto? Lose! Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Würden Sie vielleicht ein paar Lose für unsere Tombola kaufen? Fanny! Ist nur eine kleine Tombola. Für Angie. Wir sammeln Geld, weil Angie in Rente geht. Was? Angie geht in Rente und da sammeln wir Geld. Wir machen eine kleine Tombola und weil Angie doch eine künstliche Niere braucht. Ja. Kosten ja bloß 10 Pence das Stück. Da können Sie sogar 2 kaufen, ohne gleich die Bank zu sprengen. Na gut, ja, hier 20 Pence. So, bitte sehr. Hoffentlich gewinnen Sie nun auch. Sind ja so hübsche Preise. Gut, ja, vielen Dank. Wie spät ist es denn? Oh, gar nicht mehr so viel Zeit. Und die Dame? Wie wär's? Nehmen Sie auch 2? Ist doch für Angies künstliche Niere. Und wo Angie doch in Rente geht. Und sie kosten ja auch nur 10 Pence das Stück. Hören Sie zu. Hier haben Sie 50 Pence. Donnerwetter. Da sieht man, wo das Geld sitzt. Sie sind bestimmt aus London, was? 1, 2 ist ja für einen guten Zweck. Wo Angie doch in Rente geht. 3, 4, 5. So, na, da sind bestimmt ein paar saftige Gewinne dabei. Passen Sie mal auf. Ach, behalten Sie doch die Lose. Wir müssen ja gleich wieder weg. Aber nein, Sie müssen sie behalten. Das sind wunderschöne Preise. Und die Dame, nehmen Sie... Nein, nein, diese 5 sind für die Dame. Ach so, na dann viel, viel Glück. Sehr nett von Ihnen, mein Herr, dass Sie der Dame ja, nur gut, so spät... Vielen Dank. waren wir denn stehen geblieben? Sie nannten mich Fanny. Und ich wollte Ihnen gerade sagen, das nicht zu tun. Wie meinen Sie das? Deshalb habe ich Sie auch gefragt, ob Sie ein Freund meines Bruders sind. Oder vielmehr meines Halbbruders. Er ist der Einzige, der mich Fanny nennt. Deswegen mag ich ihn auch nicht. Ja, und wie? Fenchurch. Fenchurch? Ja. Und jetzt warte ich nur gespannt, ob Sie dieselbe dämliche Frage stellen, die mir jeder stellt, was zum Schreien ist. Ich werde wütend und sehr enttäuscht sein, wenn Sie es tun. Also, nehmen Sie sich in Acht. Finden Sie das nicht ein bisschen unfair? Ja. Dann ist es ja gut. Also, fragen Sie mich. Dann haben wir es hinter uns. Besser, als wenn Sie dauernd Fanny zu mir sagen. Wahrscheinlich. Sehen Sie mal hier, die letzten beiden Lose. Na, die Chance werden Sie sich doch nicht entgehen lassen. Ich dachte mir, ich gebe sie Ihnen, wo Sie doch so spendabel waren. Und wo es doch für Angel... Künstliche Niere ist, ja, hier haben Sie die 20 Pence. Danke. Oh, ich habe Sie doch nicht etwa gestört. Nein, nein, durchaus nicht. Oder haben Sie sich gerade erst verliebt? Schwer zu sagen, wir hatten noch keine Gelegenheit, darüber zu reden. Naja, ich zeige Ihnen gleich mal die Preise. Wollen Sie mich nun fragen? Ja. Wir können es zusammen machen, wenn Sie wollen. Also, wo wurde ich gefunden? In... Eine Reisetasche. In der? Gepäckaufbewahrung. Bahnhof Fenchurch Street. Beides falsch. Ich wurde dort Zeugt. Oh, in der Gepäckaufbewahrung? Ach, natürlich nicht. Was sollten meine Eltern in der Gepäckaufbewahrung? Ist doch albern. Ja, dann weiß ich nicht. Na, in der Schlange vor dem Fahrkartenschalter. Oh, ja? Ja. Ja, jedenfalls behaupten Sie das. Was Genaues haben Sie allerdings nie gesagt. Sie haben immer nur gesagt, kein Mensch könne sich vorstellen, wie entsetzlich langweilig es einem in der Schlange vor dem Fahrkartenschalter auf dem Bahnhof Fenchurch Street werden kann. Oh mein Gott, ich muss ja gehen. Mein Zug fährt gleich. Dabei haben Sie noch nicht einmal angefangen, mir zu erzählen, was für schrecklich außergewöhnliche Dinge Sie sich von der Seele reden wollten. Ja, ja. Ich könnte Sie doch nach London fahren. Heute ist Samstag, ich habe nichts Besonderes vor. Also... Nein, nein. Ich fahre mit dem Zug. Ich muss auch ein paar Tage für mich allein sein. Aber ich... Nein. Wirklich, danke. Ich gebe Ihnen meine Telefonnummer. Sie können es mir ein anderes Mal erzählen. Ist doch ganz beruhigend, nicht wahr? Fenchurch. Ein ganzer Karton mit Kirschlikör. Lauter kleine Fläschchen. Entzückend. Und eine Schallplatte. Ich weiß genau, dass sie Ihnen gefallen wird. Schottische Dudelsackmusik. Weil Sie doch aus London sind. Wunderschön, wirklich hinreißend. Oh, ich dachte, ich sollte Ihnen das mal sagen. Wo wir doch aus London sind. Aber jetzt lasse ich Sie in Ruhe Ihr Glas austrinken. Vielleicht gewinnen Sie ja. So, hier steht meine Nummer auf dem Zettel. Oh ja, danke. Ich rufe auch ganz bestimmt an. Und ich nehme auch ganz bestimmt den Hörer ab. Nun muss ich wohl gehen. Keine Angst, wir reden noch drüber. Nummer 37! Vielleicht wäre es gar nicht so gut gegangen mit uns, Nummer wenn diese 37. Tombola-Tante nicht gewesen wäre. Das kann schon sein. Nummer 37, wer hat die Nummer 37? Hier sind die Lose. Hey, laufen Sie doch ja. nicht weg. Sie haben vielleicht gewonnen. Ja. Nummer 37. Nummer 37, hier. Nummer 37 ist hier. Hab ich's nicht gesagt? Na ja, wo Liebe ist, da ist das Glück. Sie haben die Dudelsackmusik gewonnen. Ich hole Sie. Fenchurch war schon im Zug und der Zug abgefahren. Angekommen bei Arthur Dent war ein langer Güterzug mit lauter Sehnsucht, mit der er sein Herz erneut beladen fühlte. Doch zu seiner hoffnungsreichen Freude trug der Gedanke an Fenchurchs Telefonnummer bei und er brannte darauf, sie so bald wie möglich zu wählen. Dass Arthur Dent indessen plötzlich sehr nervös wurde, hatte einen ganz anderen Grund. Er fand das Zettelchen mit der Telefonnummer nicht. Bei Aufreiben der Dudelsackmusik stöberte er in allen Taschen, auch in denen, die unmöglich das kostbare Kommunikationsstück beherbergen konnten. Ratlos verharrte er eine Weile, dann griff er zum Telefon. Ja, hallo, Tonnenbar. Ja, haben Sie noch die Lose? Was? Sie müssen lauter sprechen, hier ist ein Krach. Ob Sie noch die Lose von der Tombola haben? Tombola? Ja. Habe ich nicht gemacht, das ist Yvonne. Aha. Aber die kommen jetzt viel später. Wann denn? Morgen. Sie hat heute frei. Weiß denn sonst keiner bei Ihnen... Sie müssen lauter reden, ich verstehe Sie nicht. Weiß denn sonst keiner darüber Bescheid bei Ihnen? Nein, höchstens stimmt der Besitzer. Ich frage ihn mal. Ja, danke. Jim! Ja, was ist denn los? Da will einer was wegen der Tombola. Na und? Lass den Affen. Häng auf und bedien die Kundschaft. Ja. Hallo. Oh, Mist. Dies drohte eine traurige Episode im Leben des Arthur Dent zu werden. Mit der unauffindbaren Telefonnummer war wieder jede Verbindung zum Gegenstand seiner Liebe abgerissen. Unzählige Male Nummern aus dem Gedächtnis gewählt, wie es vielleicht sein könnten. Unzählige Male mit einem falsch verbundenen tiefer in die Verzweiflung gestürzt. Schließlich der Einfall nach Taunton zurück, die Mülltonnen nach dem teuren Objekt durchsucht. Ein Sonntag mit Hoffnungen begonnen, die der Arme am Abend nach dem Durchwühlen von Kneipenabfall unter vergammelten Sandwiches und Sausages begraben sah. Dennoch ließ Arthur nichts unversucht, Fenchurch wiederzutreffen. Zerquält von Selbstanschuldigungen, nach intensivem Hader mit seinem Schicksal beschloss er schließlich, die Raststätte an der Autobahnausfahrt wieder aufzusuchen, in die er kurz vor ihrem ersten Wiedersehen gegangen war. Es regnete, wie damals, ein unerträglich feines Geniesele. Dass ihn dort ausgerechnet der Regenmiesmacher McKenna sofort erkannte und an seinen Tisch forderte, trug nicht zur Besserung von Arthurs trostlosem Seelenzustand bei. Dieser Nieselregen, dieser Verdammte, geht mir besonders auf den Kasten. Hören Sie mit Ihrem Nieselregen auf. Würde ich ja, wenn der Nieselregen aufhören würde. Hören Sie zu. Aber ich sage Ihnen genau, was passieren wird, wenn es aufhört zu nieseln. Interessiert mich nicht. Gießen. Was? Gießen wird's. Ich sage Ihnen doch, das interessiert mich nicht. Meinetwegen kann es Kuhmist regnen. Lassen Sie mich in Ruhe. Wird ja auch mal wieder aufhören. Boah. Ja. Quatsch, es hört nie auf. Natürlich hört's auf. Es regnet in einem fort. Blödsinn, sowas zu sagen, es regnet in einem fort. Blödsinn. Wenn ich sage, es regnet in einem fort, dann regnet's in einem fort. Gestern hat es zum Beispiel überhaupt nicht geregnet. Doch. In Darlington. Wissen Sie, wo ich gestern war? Nein. Dreimal dürfen Sie raten. Darf ich? Fängt mit D an. So. Da schiffte es, was vom Himmel wollte, kann ich Ihnen sagen. Hey. Mann. Kannst du nicht hier am Tisch sitzen? Wieso? Ja, das ist die Gewitterwolkenecke. Alleine reserviert für unseren Ollen mit dem Regen auf den Weckerhammer. Für den ist ein Tisch reserviert in jeder kleinsten Raststätte an der Autobahn, von hier bis nach Dänemark. Komm, setz dich rüber zu uns, lass ihn doch allein da sitzen. Hey! Mann, geht's gut, Kumpel? Hast du auch deine Regenreifen drauf? Verpiss dich! Na, dann mal gute Fahrt. Da sehen Sie's. Keiner von diesen Arschlöchern nimmt mich ernst. Dabei wissen alle ganz genau, dass ich recht habe. Genau wie meine Frau. Die sagt auch immer, das sei alles Quatsch. Ich würde mich selber verrückt machen mit diesem Rumgenörgel am Regen. Aber dann, hören Sie, dann nimmt sie schnell die Wäsche ab, wenn ich telefoniere, dass ich gleich nach Hause komme. Ja, was sagen Sie dazu? Na ja. Ich habe ein Buch. Ein Tagebuch. Führe ich seit 15 Jahren. ist jeder Ort drin, auch der kleinste, wo ich war. Jeden Tag. Und natürlich auch, wie das Wetter war. England, Schottland, Wales, auch drüben rund um den Kontinent, Italien, Deutschland, rauf bis nach Dänemark und runter bis nach Jugoslawien. Alles genau notiert. Sogar als ich bei meinem Bruder zu Besuch war. In Seattle. Ja, ja, aber das zeigen Sie mal lieber jemand anderem. Bye, bye. Das mache ich bestimmt. Und da hat er es wirklich gemacht. Arthur Dent war diesem Regenmenschen entkommen und saß wieder in seinem Auto. Sein Ziel, Exeter. 79.500 Einwohner. Universität, Brauerei, Bischofssitz und Computerladen. Mit Hilfe eines Computers, mit dieser dem neueren Fortschritt zugeschriebenen Errungenschaft, wollte er versuchen, die Adresse seiner geliebten Fanchurch zu ermitteln. Keine schlechte Idee. Zumal Arthur ja ein erfahrener Computerbenutzer ist. Nur kann die ersehnte Ermittlung lange dauern. Na mal sehen. Bis demnächst. Auf Wiederhören.